Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, the Apostle Peter told us the wonderful things what happens when we have those things. Apostel Petrus sagte uns, welche wunderbaren Auswirkungen es hat, wenn wir diese Dinge haben. We will not be inactive. Wir bleiben nicht untätig. We won't be fruitful. Wir sind fruchtbar. Yes, we will be fruitful. We're getting to know Jesus better intimately. Wir lernen Jesus auf intime Weise besser kennen. He now says, but. Nun heißt es aber. Ay, those buts in the Bible. Ai, diese aber in der Bibel. But if anyone lacks these things. Wem aber diese Dinge fehlen? Let's stop right here. Wir stoppen hier. That means whatever is coming now is the consequence of you lacking those things. Dies bedeutet, was jetzt kommt, ist die Folge dessen, dass es dir an diesen Dingen mangelt. That means you better make sure that you have added those things to your Christian faith. Das heißt, du solltest sicherstellen, dass du diese Dinge zu deinem christlichen Glauben hinzugefügt hast. Reinhard, I haven't added them. What do I do? Reinhard, ich habe sie nicht hinzugefügt. Was soll ich tun? Look, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Conviction is something very godly that we need. Überführung ist etwas sehr Göttliches, das wir brauchen. Condemnation is something very devilish that we don't need. Verdammnis ist etwas sehr Teuflisches, das wir nicht brauchen. What's the difference between conviction and between condemnation? Was ist der Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis? Well, first of all, conviction is what the Holy Spirit brings in our lives. Zunächst einmal ist Überführung etwas, das der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. You might use the Bible to do that. Er könnte dazu die Bibel benutzen. You might use another person to do that. Er könnte auch eine andere Person benutzen, um das zu tun. There's many ways that God brings conviction to our lives. Es gibt viele Wege, wie Gott Überführung in unser Leben hineinbringt. Condemnation is a false guilt that the devil tries to put upon us. Verdammnis ist eine falsche Schuld, die der Teufel versucht, uns aufzuerlegen. That is very destructive in the life of anybody. Und die im Leben eines jeden Menschen sehr zerstörerisch ist. Having said that, let me explain something else to you. Nachdem ich das erklärt habe, möchte ich dir noch etwas anderes erläutern. When God brings conviction into our lives, Wenn Gott uns überführt if we don't respond, that conviction will turn into condemnation. und wir nicht darauf reagieren, wird aus der Überführung eine Verdammnis. And that's not now because of the devil, that's because of us. Das liegt dann nicht am Teufel, sondern an uns. I will give you a very simple and practical example. Ich gebe dir ein ganz einfaches und praktisches Beispiel. Here we just read about important things that we have to add to our Christian life. Wir haben gerade von den wichtigen Dingen gelesen, die wir unserem christlichen Leben hinzufügen müssen. Then we read that if we actually obey this word that's written here, Dann lasen wir, wenn wir diese Worte, die hier stehen, tatsächlich befolgen, we will be fruitful, we'll be active, we get to know Jesus better. dass wir fruchtbar sein werden, wir werden aktiv sein, wir werden Jesus besser kennenlernen. Wonderful. Wunderbar. But then he says, if you lack these things. Aber dann sagt Petrus, wenn es euch an diesen Dingen mangelt. See, he doesn't tell you that to condemn you. He tell you to change, that if you do lack them, fix it. Er sagt das nicht, um dich zu verdammen. Er sagt es, damit du dich änderst. Wenn dir diese Eigenschaften fehlen, dann bring das in Ordnung. If you don't fix it, you will move from conviction to condemnation. Wenn du es nicht in Ordnung bringst, gelangst du von der Überführung zur Verdammnis. So, condemnation many times happens to people who don't respond to their conviction. Verdammnis entsteht oft bei Menschen, die nicht auf die Überführung reagieren. People who respond every time they feel convicted or challenged by the word of God. Menschen, die jedes Mal reagieren, wenn sie sich durch das Wort Gottes überführt oder herausgefordert fühlen, They will never experience condemnation. werden niemals Verdammnis erleben. Why not? Warum nicht? Because they say, oh my goodness, I'm lacking those things. I'm going to do something about it. Weil sie sagen, ach du meine Güte, mir fehlen diese Dinge, ich werde etwas dagegen tun. So the moment you respond and do something about it, there's no more room for condemnation. Sobald du reagierst und etwas unternimmst, gibt es keinen Platz mehr für Verdammnis. But if you do ignore this, Aber wenn du das ignorierst, no wonder your heart will condemn you. ist es kein Wunder, dass dich dein Herz verdammt. So let's look at the terrible thing that comes after the but. Schauen wir uns die schrecklichen Dinge an, die nach dem Aber kommen. Because it's really terrible. Denn sie sind wirklich schrecklich. He is blind. Er ist blind. Constantly closing his eyes to the mystery of our faith. Und verschließt ständig seine Augen vor den Geheimnissen unseres Glaubens. Who wants to be spiritually blind? Wer will schon geistlich blind sein? It's interesting. You know, the religion says that God does something. Interessanterweise sagt die Religion, dass Gott etwas tut. But the passion makes it so beautiful. You yourself do it. You close your eyes. Aber die Passion zeigt es so schön. Du selbst tust es. Du verschließt deine Augen. To live with spiritual blindness is a very dangerous thing. Mit geistlicher Blindheit zu leben ist eine sehr gefährliche Sache. Why is it dangerous? Warum ist es gefährlich? Because if you're blind, you could fall into a ditch. Weil du, wenn du blind bist, in einen Graben fallen kannst. If you're blind, you're leading other people into the wrong direction. Wenn du blind bist, führst du andere Menschen in die falsche Richtung. If you're blind, you don't see the great things God has prepared for you. Wenn du blind bist, siehst du die großen Dinge nicht, die Gott für dich vorbereitet hat. So we have to do everything to avoid spiritual blindness. Wir müssen also alles tun, um geistliche Blindheit zu vermeiden. One of the ways to avoid this is to add those things to our lives. Eine der Möglichkeiten, dies zu vermeiden, ist, diese Dinge unserem Leben hinzuzufügen. So, first of all, he says those people are blind and they are constantly closing their eyes to the mystery of our faith. Schau, zunächst einmal sagt Petrus, dass diese Menschen blind sind und ihre Augen ständig vor den Geheimnissen unseres Glaubens verschließen. Didn't I tell you? Habe ich nicht gesagt? That Jesus did everything, but it needs a response. We have a responsibility now. Dass Jesus alles getan hat, dass es aber eine Reaktion bedarf. Wir haben jetzt die Verantwortung. This is even just simple common sense. Das sagt schon der gesunde Menschenverstand. How can you say that you have open eyes towards the mystery of the faith, you're a real Christian? Wie kannst du sagen, dass du offene Augen für die Geheimnisse des Glaubens hast, dass du ein wahrer Christ bist? And yet you don't live this. Es aber trotzdem nicht lebst. You don't add these important attributes to your Christian life. Du fügst diese wichtigen Eigenschaften nicht zu deinem christlichen Leben hinzu. See, Peter said, that's spiritual blindness. Petrus nennt das geistliche Blindheit. It's interesting that he says the spiritual blindness comes by closing our eyes. Interessanterweise sagt er, dass diese geistliche Blindheit daher kommt, dass wir unsere Augen verschließen. Doesn't come because the devil made you blind. Sie kommt nicht, weil der Teufel dich blind macht. It doesn't come because God punished you. Sie kommt auch nicht, weil Gott dich straft. You close your eyes. It's written in the Bible and you don't do it. Du verschließt deine Augen. Es steht in der Bibel, aber du tust es nicht. So if not adding these things makes you spiritually blind. Wenn du diese Dinge also nicht hinzufügst, macht dich das geistlich blind. Do you know what it means? Weißt du, was das bedeutet? Adding these things gives you a clear spiritual vision. Wenn du diese Dinge hinzufügst, bekommst du eine klare geistliche Sicht. So let's make sure we add these things to our life. It's too serious not to do so. Sorgen wir also dafür, dass wir diese Dinge unserem Leben hinzufügen. Es ist eine zu ernste Sache, als dass wir das nicht tun sollten. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.